Wohlan nun ihr Reichen, weinet mit Wehklagen über die Trübsel, die euch bevorstehen. Euer Reichtum ist vermodert, eure Kleider sind Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet, und sein Rost wird zum Zeugnis für euch und frisst euer Fleisch. Wie zum Feuer habt ihr Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die auf euren Feldern geschnitten, um welchen ihr sie gebracht, schreit auf, und das Rufen der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Sabaoth gedrungen. Ihr habt geschwelgt und geprasst auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt verurteilt und getötet den Gerechten, er widersetzt sich euch nicht. So harret nun in Geduld, Brüder, auf die Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde, indem er in Geduld über ihr harrt, bis sie Frühregen und Spätregen bekomme. Harret auch ihr in Geduld, machet eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Seufzet nicht, Brüder, wider einander, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Türe. Nehmet euch, Brüder, die Propheten zum Vorbild im Leiden und Dulden, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig die ausgeharrt, von Hiobs Ausharren habt ihr gehört, und das Ende vom Herrn gesehen, denn mitleidsvoll ist der Herr und barmherzig. Vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch irgendeinen anderen Schwur. Euer Ja sei Ja und euer Nein sei Nein, damit ihr nicht dem Gerichte verfallet. Leidet einer unter euch, der bete. Ist einer wohlgemut, der singe Psalmen. Ist einer krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde, die sollen über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn, so wird das Gebet des Glaubens dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, so wird ihm vergeben werden. So bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet, denn viel vermag eines Gerechten kräftiges Gebet. Elias war ein Mensch von gleicher Art wie wir und flehte, dass es nicht regne, und es regnete nicht auf der Erde, 3 Jahre und 6 Monate. Und abermals betete er, und der Himmel gab Regen und die Erde sproßte ihre Frucht. Meine Brüder, wenn einer unter euch sich von der Wahrheit verirrt, und es bekehrt ihn einer, wisset, dass wer einen Sünder bekehrt hat vom Irrtum seines Wegs, der wird seine Seele retten vom Tod und bedecken eine Menge von Sünden.